Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, wie glänzt er festlich, lieb und mild, als spräch er, wollt ihn mir erkennen, getreue Hoffnung, stilles Bild. Zwei Engel sind hereingetreten, kein Auge hat sie kommen sehen. Sie gehen zum Weihnachtstisch und beten und wenden wieder sich und gehen. Gesegnet seid ihr alten Leute, gesegnet sei du kleine Schar. Wir bringen Gottes Segen heute dem braunen wie dem weißen Haar. Zu guten Menschen, die sich lieben, schickt uns der Herr als Boten aus. Und seid ihr treu und fromm geblieben, wir treten wieder in das Haus. Hat ihren Spruch vernommen, unsichtbar jedes Menschenblick. Sind sie gegangen wie gekommen, doch Gottes Segen